Wie kann es nur sein, fragte ich mich, dass die einfache Aufbereitung einer statistischen Tatsache so viel Emotionen hervorruft, und zwar nicht nur bei den Betroffenen, sondern bei den Funktionären und Anwälten unseres Sozialstaates im weiteren Sinne. Ich hatte natürlich eine Ahnung, darum habe ich das Experiment überhaupt unternommen. Danach habe ich die Antwort aber gewusst. Sie besteht aus drei Punkten, von denen der dritte der wesentliche ist. Erstens, die Empfänger von Transferleistungen haben ein natürliches und verständliches Interesse an der Stabilität der Unterstützungszahlung und deren künftigen Erhöhungen. Deshalb ist jeder Hinweis unwillkommen, die Summe sei in der einen oder anderen Hinsicht auskömmlich. Zweitens, Sozialpolitiker, Sozialverbände und überhaupt die ganze Schicht der Funktionäre, Wissenschaftler und Publizisten, die materiell und moralisch von der Sorge für die Schwächeren leben, reagieren sehr empfindlich und generell ablehnend auf alle Hinweise und Argumente, die die Dringlichkeit dieser Probleme in irgendeiner Weise in Frage stellen, weil damit auch ihre eigene Rolle und Bedeutung in Frage gestellt wird. Drittens, wenn der Regelsatz eine ausgewogene, abwechslungsreiche und ausreichende Ernährung erlaubt, dann haben die Empfänger von Transferzahlungen, die sich und ihre Kinder nicht gesund und in jeder Hinsicht adäquat ernähren, kein Einkommens- oder Armuts-, sondern ein Verhaltensproblem. Damit wird aus einer Forderung an die Gesellschaft eine Forderung an das Individuum und aus der Gesellschaftskritik eine Individualkritik. Dieser letzte Punkt ist es, der Aggression und Wut auslöst, weil man damit wieder den Stachel löckt, weil man das Individuum in die Pflicht nimmt und nicht, wie es üblich geworden ist, auf ungleiche Chancen verweist. Ein Beispiel für solches Ausweichen bietet der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Zitat: Das Konzept der Teilhabe und Verwirklichungschancen des Nobelpreisträgers Amartya Sen fragt danach, inwieweit Unterschiede auf ungleiche Verwirklichungschancen zurückzuführen sind. Ziel sozialstaatlichen Handelns ist es, Ungleichheiten bereits bei den zur Verfügung stehenden Chancen zu reduzieren. Alle müssen die Chance erhalten, ihre individuellen Möglichkeiten auszuschöpfen. Aus Teilhabechancen werden Verwirklichungschancen, wenn zu individuellen Potenzialen entsprechend förderliche gesellschaftliche Realisierungschancen hinzukommen, die eine Person tatsächlich in die Lage versetzen, von der eröffneten Teilhabechance Gebrauch zu machen. Entscheidend sind hier etwa die Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme und des Bildungssystems, aber auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt und durchlässige Gesellschaftsstrukturen. Nach Amartya Sen stellt Armut dabei einen Mangel an Verwirklichungschancen dar, Reichtum dagegen ein sehr hohes Maß an Verwirklichungschancen. Zitat Ende. Daran ist nichts falsch. Nur kommen das Individuum, sein Verhalten und seine Verantwortung hier überhaupt nicht vor. Alles scheint eine Frage externer Chancenzumessung. Und für die sind Staat und Gesellschaft verantwortlich. Gerät jemand in Armut oder Armutsgefährdung, lag es eben am Chancenmangel und nicht an ihm selbst. Andere Ansichten gelten in Deutschland als politisch inkorrekt. Im Zusammenhang mit dem Hartz-IV-Menü lassen sich aber einige individuelle Versäumnisse beobachten. Etwa wenn Kinder nüchtern in die Schule kommen und sich vorwiegend von Fastfood und Süßigkeiten ernähren, weil die Eltern nicht kochen können oder zu träge sind, morgens aufzustehen und ihren Kindern ein Frühstück zuzubereiten. Wenn Eltern Alkohol und Zigaretten kaufen, anstatt Obst und Gemüse und nicht auf ausreichende Bewegung achten, was zu Fettleibigkeit und gesundheitlichen Folgeschäden führt, die in der Unterschicht, die zum Teil, aber nicht vollständig mit den Beziehern von Transfereinkommen identisch ist, häufig diagnostiziert werden. Für jedes individuelle Verhalten lassen sich auch gesellschaftliche Ursachen benennen. Doch man darf das Individuum nicht grundsätzlich von der Verantwortung für sein Verhalten freisprechen. Dazu neigen wir aber in der Armutsdiskussion. Und in großen Teilen der Armutsforschung ist das nicht anders. Warum dann aber die langen Schlangen vor den Essensausgaben der Tafeln, wenn doch der Regelsatz ausreicht? Die Antwort ist ganz einfach. Wo es etwas umsonst gibt, wird das Gesamtbudget entlastet. würde man DVDs und Geräte der Unterhaltungselektronik umsonst an Hartz-IV-Empfänger ausgeben, würden sich noch längere Schlangen bilden. Solch eine Ausgabestelle würde aber der für Wohltäter so attraktive biblisch-emotionale Appeal fehlen, den eine öffentliche Speisung hat. Die Essensausgaben und Suppenküchen verfolgen einen guten Zweck und sind Ausdruck eines löblichen privaten Engagements. Das soll gar nicht bestritten werden. Aber das Geld wäre besser investiert in Kochkurse, Hauswirtschaftskurse und Verhaltenstraining für die Unterschicht. Weshalb soll eine Hartz-IV-Familie noch die Anstrengung auf sich nehmen, den Essenseinkauf zu planen, selbst zu kochen und gemeinsam zu essen, wenn es alles umsonst und bereits fertig gekocht in der Suppenküche nebenan gibt? Hier wird Fehlverhalten bestätigt und perpetuiert, anstatt seine Ursachen zu bekämpfen. Ungefestigte Menschen, die nicht planen, nicht mit Geld umgehen, nicht kochen können und denen es an Willensstärke fehlt, die brauchen Suppenküchen. Der Rest der Transferempfänger braucht sie nicht. Aber auch den ungefestigten Menschen würde ein Verhaltenstraining mehr helfen als die Unterstützung ihrer Schwächen.